17. Lesen Sie zunächst die Fragen zur Aussprache. Hören Sie dann die Beispielwörter und sprechen Sie sie nach. Sembe. Studente. A mnie. Empregado. Engenheiro.